unsere Löcher. Chemnitz, Hip-Hop-Mecker. Es ist Pflicht wie ein Rapper, Breaker, Skater, MC's Hopper und Sprayer. Party auf der Kuh, weil ihr pennen könnt ihr später mit Getreide im Arsch. So macht das Pennen sowieso keinen Spaß, also gebt lieber Gas. Sorgt euch zu und raucht das allerbeste Gras. Unsere Crew hat vor allem en masse. Splash, du machst uns richtig. Du bist für deine Rap-Kunst berüchtigt. Splash, das Paradies für MC's. Wir sind abgefuckte Splash-Junkies. Yo, Splash, du machst uns süchtig. Du bist für deine Rap-Kunst berüchtigt. Splash, das Paradies für MC's. Wir sind abgefuckte Splash-Junkies. Party gehen, wegsaufen. Vor der Bühne um den besten Platz rauf. Spring beim Pogen in die Groupies. Box sie weg, bis bei allen Blut fließt. Wenn du nicht abgehst und nur zusiehst, verpiss dich in dein Zelt oder ich zünd dich an. Das ist nicht deine Welt, du kommst nicht an uns ran. Jeder weiß, dass das Splash hart ist, aber Mann, Schmerzen steigern die Erregung, das ist unsere Bewegung. Du denkst, Hip-Hop bist du? Komm nach Chemnitz, hier wird dir deine Meinung zum Verhängnis. Really Heads von dich zerquetschen, Hip-Hop-Junkies brauchen Action. Also gebt euch die Show, ey, komm zur Stage. S-P-L-A S-H, S-P-L-A, S-H, S-P-L-A, S-H. Splash, Splash, Splash. Du machst uns süchtig. Du bist für deine Rap-Kunst berüchtigt. Splash, das Paradies für MCs. Wir sind abgefuckte Splash-Junkies. Yo, Splash, du machst uns süchtig. Du bist für deine Rap-Kunst berüchtigt. Splash, das Paradies für MCs. Wir sind abgefuckte Splash-Junkies. Skater brechen sich die Beine in der Pipe. Rapper freestylen Reime um das Mic. Spray attacken, B-Boys breaken. DJ scratch, Stile verticken. Kiffer kiffen, Groupies ficken. Du kannst machen, was du willst, ob du abgehst oder chillst. Aber nimm uns nicht den Sound weg. Splash ist wie Crack, ist der Stoff verraucht, kommt der Gangster back. Denn wer behauptet, dass nach dem letzten Hauptdeck die Party vorbei ist, wenn MC mir heißt, dem ist nicht bewusst, was depressive Freaks machen. Hass und Frust bringen sie zum Ausrasten. Es brennt nur ein Zelt, dann hört man's laut krachen, explodieren den Campinggasflaschen locken die Menschenmassen. Der Zerplatz wird zum Schlachtfeld. Es gibt nichts, was dem Mob aufhält. Die Nacht erhält, die Mauer fällt. Die hier vor der Mauer, die weg muss und neu geht, freuen sich alle. S-H-S-P-L-A-S-H. Splash, Splash, Splash. Du machst uns süchtig. Du bist für deine Rap-Kunst berüchtigt. Splash, das Paradies für MCs. Wir sind abgefuckte Splash-Junkies. Yo, Splash, du machst uns richtig. Du bist für deine Rap-Kunst berüchtigt. Splash, das Paradies für MCs. Wir sind abgefuckte Splash-Junkies.